Er bestimmt unsere Schritte, wenn wir tanzen. Wer treibt uns in den Wahnsinn? Straft uns mit Peitschen und krönt uns mit dem Sieg, wenn wir das Unmögliche überleben. Wer entscheidet, warum wir leben und wofür wir sterben? Wer legt uns in Ketten? Und wer besitzt den Schlüssel, der uns befreien kann? Du allein. Du hast alle Waffen, die du brauchst. Jetzt kämpfe. Jetzt kämpfe. Zeug dazu. Ich sag dir, was ich habe. Mundgeruch von der Muschi deiner Alten.